Herzlich willkommen bei Hexenwerk und Cyberspace, dem neugierigen Rollenspielcast. Rollenspielcast, mein Gott, so fängt es schon an. Wir sind... Oh Mann, jedes Mal das Gleiche mit mir. In unserer heutigen vierten Episode zu Rabenschnabel und Schnutenbach. Herzlich willkommen bei Hexenwerk und Cyberspace, dem neugierigen Rollenspiel-Podcast, in dem wir uns in die Tiefen der Pen-and-Paper-Welt begeben und ungesehene Edelsteine für euch an die Oberfläche bringen. Wir sind der Kiepenkerl Sebastian und der Dorfjunge Gianni. In unserer heutigen vierten Episode zu Rabenschnabel und Schnutenbach begeben wir uns vor das Tribunal mit unseren zwei Gästen, Eva-Maria Amann und Bonko Karatschow. Ja, hallo. Das war jetzt die holprigste Anmoderation, die ich, glaube ich, in den letzten Monaten hatte. Aber ach, mein das Gott. Das macht mich doch sympathisch. Super. Aber ich bin dann immer so frech und schnibbel die dann immer zurecht. Auch manchmal tut das auch ganz gut, wenn man so ein bisschen unbeholfen ist. Ich meine, das ist ja quasi wie ein Robin Hood-Charakter, der von sich behauptet, er wäre der beste Schütze. Und schießt hauptsächlich auf seinen Kampfgefährten. Ja, so wie wir letztes Mal. Ja, so wie. Das war eine wunderschöne Überleitung. Yes. Ich habe ordentlich gelitten. Also ich habe gedacht, Tank heißt, man steht vor den Gegnern, wird von denen getroffen, nicht von seinen Freunden. Ja. Bonko, du hast vergessen, wenn man vor seinen Gegnern steht, hat man seine Verbündeten im Rücken. Ja, und das ist nicht immer ein Vorteil, wie es scheint. Man wird dann von zwei Seiten angegriffen. Mhm. Ich glaube, als ich geboren wurde, habe ich zu wenig auf Intelligenz gewürfelt. Aber du hast deinen Job ja schon richtig gemacht. Also du warst ja nicht derjenige, der die Würfe verhauen hat. Eva, ich glaube, du hast ihn auch mal gut erwischt, oder? Ich glaube sogar zweimal. War das nicht mit dem Wurfmesser? Ja. Oh, stimmt ja. Und ich habe sogar vorher noch gefragt, ob ich ihn treffen könnte und habe es trotzdem riskiert. Naja. Ich meine, wie sagt man? So mutig sein. No guts, no glory. Ja. Genau. Ja gut, aber das ist irgendwie ja auch spannend, dass es halt nicht berechenbar ist und dass man halt wirklich, so gut man selber in seinem Kopf das Vorplanen, vorgeplant hat, dass es sich ja halt doch dann oft anders ergibt, wie man sich es halt gedacht hatte. Aber es hatte Spaß gemacht. Das hat so einen geilen Comedy-Charakter gehabt, dieser Kampf. Es hat einen Slapstick-Qualitäten, das stimmt. Ja. Wie wäre das denn gewesen, Eva, wenn du es dir hättest aussuchen können, ob du jetzt den Bonko triffst, also oder seinen Charakter triffst, aus, sage ich mal, dramaturgischen Gründen oder tatsächlich den Gegner? Was hättest du dir denn ausgesucht? Also ich hätte mir natürlich, weil ich ja immer für das Wohl der ganzen Gruppe eigentlich sorgen wollte, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich den Gegner treffe. Ich bin auch ehrlich gesagt davon ausgegangen, aber das liegt auch dran, dass ich ein optimistischer Mensch bin und dachte, ich würfel schon die richtige Zahl. Also ich, wie gesagt, ich war etwas zu guter Dinge und vor allem dachte ich auch dann nicht, dass es nur, dass ich verkacke nur, sondern dass halt auch der Rest irgendwie verkackt. Das ist war halt irgendwie, glaube ich, so, ein bisschen doof gelaufen. Habt ihr dieses Maß an Zufall erwartet, das auf euch zukommt? Nein. Überhaupt nicht, ne? Nein. Nee, aber das macht ja gerade Spaß. Also man muss sagen, man hat sich so ein bisschen in diese Welt verliebt, weil wir waren vorher wir hatten vorher, glaube ich, so gut wie überhaupt keinen Berührungspunkt zu Pen and Paper. Wir wussten ungefähr, was das ist. Und diese Magie, diese Sucht, also Sucht klingt so negativ, Drang, das weiterzumachen und diese Fantasiewelten, die sich einem eröffnen, das macht schon richtig Spaß. Kannst du das an was Bestimmtem ausmachen? Also die Möglichkeit, erstmal mit Menschen zu kommunizieren, sich in eine Fantasiewelt zu begeben, die gewisse Spielregeln hat, fasziniert einen schon, weil es ist quasi wie ein Buch zu lesen, in dem du selber mitspielst. Und in dem du halt auch selber irgendwie entscheiden kannst, was du tust. Und das fand ich wirklich unglaublich spannend, dieses aus seinem eigenen Alltag raustreten, in einen anderen Alltag reinzutreten. Das fand ich unglaublich schön. hattest du, und die Frage geht eigentlich eher an Eva in dem Fall, weil mir ist aufgefallen, du bist im Kampf geradezu aufgeblüht. Ja. Es war so ein Moment, auf einmal so wie meine Katze, wenn sie ein Leckerli riecht. So. Ja, also spannenderweise, ich muss sagen, ich habe gemerkt an dem Spiel, ich meine, wir wussten halt wirklich nicht, was auf uns zukommt. Und mir fiel tatsächlich, dass die Handlung vorantreiben in der Kommunikation, also quasi im Improvisieren, viel, viel schwerer wie letztendlich dann dieser Kampf, der für mich handfester war. Also irgendwie war für mich da, wie gesagt, es war für mich strategisch irgendwie klarer, was zu tun ist. Und irgendwie fand ich das dann auch, weil es eine Struktur bekommen hat, für mich einfacher. Also ich glaube, das ist so das Ding. Ich bin nicht so der Improvisator wie der Bunko zum Beispiel. Und natürlich musst du ja trotzdem reagieren, eben nach dem, was du halt würfelst. Aber der Ablauf war für mich dann plötzlich so klar, dass ich dann total wieder den Überblick hatte und dann da richtig, es hat mir dann richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Hattet ihr irgendwelche Punkte, die ihr greifen konntet, bevor ihr in dieses Rollenspiel reingegangen sind? Wir hatten ja jetzt erfahren, dass ihr vom Theater kommt, dass ihr spezifisch von der Oper kommt. Und ich weiß, dass wir auch auf der Bühne ab und zu mal improvisieren. Einfach mal, wenn der Regisseur vielleicht ein bisschen sind wir ehrlich, wenn er nicht weiß, was er heute proben will, und sich dann entscheidet, gemeinsam mit den Schauspielern zu improvisieren. War das etwas, was ihr nutzen konntet, was ihr mitgebracht habt in diese rollenspielerische Erfahrung? Oder habt ihr gesagt, nee, da ist grau alle Theorie, das ist eine ganz andere Welt? Ich glaube, teils, teils. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, Oper und Schauspiel. Im Schauspiel machst du das mehr wie in der Oper tatsächlich. Also im besten Fall hast du halt in der Oper dieses Musikmedium, wo du ein bisschen gebundener bist. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum es mir schwerer fiel wie dem Bunko, weil er einfach mehr Schauspiel macht. Ich glaube, das ist so zu einem gewissen Grad, sind wir halt, also bin ich jetzt in der Oper mehr gebunden an diese Rahmenhandlung. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wenn du mit Leuten spielst, die du kennst, ist es ja oft so, dass die halt, dass du eigentlich schon weißt, was kommt in der Impro. Also da ist ganz viel Repertoire abrufen ganz oft, also was halt angeboten wird. Und dadurch, dass wir auch mit euch zum ersten Mal gespielt haben, wussten wir natürlich überhaupt nicht, wie ihr auch spielt. Also wie ihr rangeht an das Ganze. Und ich glaube auch, dass mir zum Beispiel, ich weiß nicht, der Bunko wird sicher gleich was dazu sagen, mir war auch nicht klar am Anfang, wie frei und das Ganze funktioniert und was da von mir genau erwartet wird. Also wie viel Handlung, wie viel kann ich reingeben? Also das war am Anfang nicht ganz klar. Das wurde dann ein bisschen mit der Zeit. Und ich glaube, dieses Reinkommen, das wäre wahrscheinlich, wenn wir auch länger gespielt haben, wäre es einfacher geworden, weil wir einfach dann uns da mehr noch reingefunden hätten. Mhm. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht schwierig oder so, aber es ist einfach, glaube ich, auch ein bisschen eine Talentsache, wie viel Fantasie auch jeder mitbringt, also wie man da einfach selbst veranlagt ist. Und da, glaube ich, hat der eine mehr Talent und der andere weniger. Also ich kann nur von mir sagen, so im Schauspielunterricht in der Hochschule früher, ich habe wirklich Improvisationsübungen gehasst. Ich mochte das nie. Bunko, was sagst du? Achso, meiner Meinung nach, ich kann Eva nur zustimmen. Ne, das ist der Unterschied zwischen Oper und Schauspiel ist ziemlich groß, in einer gewissen Form. Ich habe für meinen Teil den Fehler gemacht, dass ich am Anfang versucht habe, eine Rolle zu füllen. Und ich glaube, das merkt man, glaube ich, auch während des Spielens, während der Aufnahme, wenn man sich das anhört, dass ich versucht habe, einem Rollenprofil zu entsprechen. Und zwar, um dem Zuschauer zu gefallen. Und ich glaube, das war der Fehler. Und später habe ich dann gemerkt, es geht rein um das Spielen, also um dieses sich bewegen in der Welt. Und dann wurde ich freier. Dann hat mir das auch mehr Spaß gemacht. Also nicht, dass es mir am Anfang keinen Spaß gemacht hat, aber am Anfang habe ich versucht, diese Rolle zu erfüllen. Und später habe ich sie dann einfach nicht mehr erfüllen wollen, sondern sie einfach gelebt. Und ich glaube, das ist die Gemeinsamkeit zwischen Schauspiel und Pen and Paper, dass du irgendwann dieses Ding lebst. Weil am Anfang, wenn du Schauspiel machst, findest du dich ja auch so langsam in diese Rolle rein und stolperst und kommst manchmal überhaupt nicht mehr zurecht und mit dem Text nicht zurecht und so weiter. Und irgendwann wird es zu deinem Ding. Und das finde ich faszinierend, dass Pen and Paper und das und Schauspiel das quasi für mich als Gemeinsamkeit haben. Hattest du da das Gefühl, dass das auch einer der großen Unterschiede ist? Ich meine, du hast es gesagt, das ist eines der Gemeinsamkeiten. Aber wenn du sagst, du hast versucht, für das Publikum eine Rolle zu erfüllen, das ist ja quasi im Pen and Paper nicht gegeben. Da bist du ja quasi dein eigener Autor und auch gleichzeitig dein Zuschauer. Ist das was, was dich als jemand, der von der Bühne kommt, freier macht? Oder birgt das seine eigenen Schwierigkeiten? Ich glaube, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Wir haben ja einerseits einen Podcast, den wir machen. Das heißt, wir haben Publikum. Genau. Und ich glaube, da ist schon mal eine gewisse Aufregung da gewesen, dass du Publikum haben wirst, so wie die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören. Auch wenn der Gianni uns bestimmt so geschnitten hat, dass wir im besten Licht dastehen. Genau. Ganz unabhängig davon, du hast absolut recht, das ist einer der großen Unterschiede, dass man eben für sich selbst spielt und für die Gruppe. Also wenn man so will, kann man die Zuschauer als die Gruppe sehen, weil mit denen will man ja überleben, mit denen will man ja die Aufgabe lösen, Aufgaben und was auch immer halt auf einen zukommt und sich in dieser Welt bewegen. Und irgendwann wird das zu einem zweiten Alltag. Das fand ich total faszinierend, dass es zu so einem zweiten Alltag wird, was wir im Schauspiel, oder ich zumindest im Schauspiel, tun, nicht versuche zu vermeiden, dass ich meinen Schauspielalltag mit nach Hause bringe. Ich habe vor einem Dreivierteljahr musste ich einen Selbstmörder spielen in einer Inszenierung und die nicht aufgeführt wurde, aber die zumindest bis zur Premiere, kurz vor Premiere kam. Und wenn ich das mit nach Hause getragen hätte, wäre das furchtbar gewesen. Genau, so Sachen. Ja, verrückt. Das ist für mich auch eine komplett unbekannte Welt. Also für mich sind es auch total interessante Einblicke, weil ich spiele selbstverständlich seit 20 Jahren irgendwelche Rollen im Rollenspiel und spiele die einfach drauf los und mache mir überhaupt keine Gedanken über Methoden und ist das zu viel, ist das zu wenig. Und also ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das ist, das wirklich professionell nur fürs Publikum zu machen. Deshalb sind das total interessante Einblicke für mich. Ich würde gern kurz an einem Punkt einhaken, den die Eva vorhin noch genannt hat. Und zwar, korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, und zwar, ich hatte den Eindruck, dass du, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, dass du Rollenspielen reduziert hast, stärker auf das Improvisieren. Aber dieses Taktieren, dieses die richtigen Entscheidungen in Spannungssequenzen treffen und ja die richtigen taktischen Entscheidungen treffen, ist aber auch oft ein großer Schwerpunkt in dem ganzen Hobby. Also man braucht im Endeffekt Leute am Tisch oder es bereichert auf jeden Fall jeden Spieltisch, wenn man oft eine gesunde Mischung verschiedener Aspekte am Tisch hat. Ne? Leute, die gerne drauf losspielen und sozial interagieren und andere Leute, die sich überlegen, wie kommen wir in der Geschichte voran, was können wir jetzt Intelligentes als Nächstes tun und so weiter. Und das wollte ich nur noch mit reinholen, einfach kurz nochmal damit sagen, dass das Rollenspiel so eine große Bandbreite hat, dass diese Spielstile, nenne ich sie mal, alle gewollt und gewünscht sind oft. Das macht es ja auch spannend, wenn du eben verschiedene Aspekte oder verschiedene Leute am Tisch hast, weil ich glaube, wenn jetzt jeder irgendwie drauf losspielen würde, ohne Taktik oder so, dann würde der Bongo vielleicht nicht überlebt. Ja, aber ich glaube, das tut ganz gut, wenn man wie die Rolle, die du halt vielleicht unbewusst ausgefüllt hast, die des Taktikers, wenn man den halt mit am Tisch hat. Aber was ich halt faszinierend fand, dass du die so natürlich ausgefüllt hast. Du hast da nicht drüber nachgedacht. Du hast es einfach gemacht. Und viele langjährige Rollenspieler, die ich kenne, die machen das erst, nachdem sie sich sicher fühlen. Und du bist da so einfach reingeschlittert in diese Art zu spielen. Und das fand ich faszinierend. Ich glaube, das hing in dem Moment damit zusammen, mit dem, was der Bunko vorher auch gesagt hat, Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Ding, das Problem auch, und ich glaube, das lag daran, dass wir eben den Charakter einfach vorliegen hatten und nicht selber erstellt haben. Ich habe am Anfang immer überlegt, wie spielt mir jetzt meinen Charakter? Wie spiele ich jetzt diese Diebin? Wie rede ich? Was bringe ich mit meinen Eigenschaften ein? Und da war der Kopf oft so beschäftigt mit diesem Rollenprofil. Und im Kampf habe ich das dann irgendwann total vergessen. Es war mir dann irgendwie auch egal. Ich wusste zwar, ich habe die und die Möglichkeiten zu kämpfen, aber das war für mich viel natürlicher. Und ich glaube, das ist das, was der Bunko vorher auch meinte. Man hat ab einem gewissen Zeitpunkt auch vergessen, eine Rolle zu spielen, sondern war halt einfach die Rolle. Und ich glaube, das hat das dann einfach, ja, das hat das Ganze dann natürlicher gemacht. Und es ist sicher irgendwie, glaube ich, so ein bisschen eben eine Veranlagung, so wie ich vorher meinte, Bonko kann gut improvisieren, ich halt nicht so. Dafür bin ich derjenige, der halt immer taktisch denkt. Das ist auch vielleicht so ein bisschen typisch Frau, weil man halt viel organisiert und viel, also das ist so ein bisschen mein Leben, glaube ich, einfach auch. Und so Sachen zu ordnen und ja, so Ordnung in den Alltag reinzukriegen. Ich glaube, das hat mir da geholfen. Das bringt mich schon direkt zur nächsten Frage. Du sagst Charakter, da wir ja unseren Charakter bekommen haben vom Karl-Heinz. Hattet ihr Schwierigkeiten? Wir haben dieses Blatt Papier gehabt, wo dann auch die Geschichte drauf stand von diesem Charakter und diese Werte, die den so ein bisschen definieren. War das für euch eine Schwierigkeit? Weil ihr wisst ja, wir hatten ja mal in einer Vorbesprechung, hatte ich das mal kurz angesprochen, dass es auch die Möglichkeit besteht, dass man Charakter macht, dass man den quasi auswürfelt und sich überlegt und dann erstellt. Empfandet ihr das als schwierig, diesen vorgefertigten Charakter zu haben? Oder war das eine Hilfe? Also hat das euch quasi geholfen für dieses Rollenspiel? Oder wie steht ihr dazu? Also ich muss sagen, das weiß ja der Zuhörer nicht, aber wir haben ja nach der unserer Runde noch einmal eine private Runde gemacht mit einem anderen Spiel. Und da haben wir die Charaktere selber erstellt. Und ich muss schon sagen, dieses selber Erstellen mit dem Auswürfeln der Zahlen, das hat mir mehr Bezug zu meinem Charakter gegeben. Also insofern fand ich das tatsächlich, hätte ich es hilfreicher gefunden, wenn die Möglichkeit in Schnuttenbach eben gegeben gewesen wäre, seinen Charakter selber zu erstellen, weil ich finde, man entwickelt trotzdem, also man entwickelt dann irgendwie einfach eine andere Bindung zu seinem Charakter aus, wenn man es vorliegen hat. Es kann aber auch daran liegen, dass wir einfach zum ersten Mal gespielt haben und einfach mit den Zahlen noch nichts anfangen konnten. Ich glaube, mich hat das total fasziniert, die erstellten Charakter zu nehmen. Hab dann im Endeffekt natürlich besser verstanden, als ich das erste Mal einen Charakter erstellen durfte, selbst. Ich glaube, bei Schnutenbach, und ich liebe das wirklich total, war am Anfang aber für mich etwas verwirrend, die ganzen Fähigkeiten. Weil das Ding ist, wenn du als Schauspieler an bestimmte Sachen rangehst, dann, und du liest zum Beispiel sowas wie Beutelschneiderei oder eherner Wille oder Gassenwissen, geheime Sprache und so, wo du stellst dir Sachen drunter vor, die deine Handlung bestimmen. Weil zum Beispiel geheime Zeichen, ne, bei Negoschka oder sowas. Das hätte ich in meinen Charakter einfließen lassen, dass man bestimmte Handlungen vollzieht. Dabei sind es, glaube ich, nur, wenn ich das nicht falsch verstehe, sind das nur Eigenschaften, die dir helfen, wenn du bestimmte Handlungen tust, dass sie Boni auf bestimmte Proben oder sowas dir geben. Genau. Und das Ausrüstungssystem ist auch super. Ich habe nur, wie gesagt, ich kann das ja ein bisschen aus Baldur's Gate, wie diese W10 und sowas, das liest man ja dort auch ein bisschen in diesen Handbüchern, wenn man sich die mal durchliest. Obwohl es wirklich überhaupt nicht wirklich was damit zu tun, oder nur entfernt was damit zu tun hat, weil es ja ein automatisiertes System ist. Und deswegen, ich fand die vereinfachte Version der Charaktererstellung in einem anderen System, nämlich, korrigier mich, Sebastian, D&D, das klassische von 1985 oder so, Glaube kann das sein? ich, ja. Ja, das fand ich tatsächlich spannend, mal da anzufangen und sich dann ein bisschen hochzuarbeiten. Da schneide ich mal kurz rein und stelle eine Rückfrage. Ich kann das gut nachvollziehen, dass selbst erstellte Charaktere einfacher zu spielen sind, weil man sich einfacher in die hineinversetzen kann oder weil man mit ihnen so ein bisschen gewachsen ist und sie selbst so, auch erstellt hat. Wie ist das jetzt für euch, wenn ihr zum Beispiel am Theater seid oder woanders eine Rolle spielt? Da habt ihr ja auch keinen Einfluss auf die Rolle, oder irre ich mich? Hat man doch als Schausteller oder Schauspielerin mehr Einfluss, als ich mir vorstelle? Oh, das kommt ganz auf das Team an. Und auf also den Regisseur auch. Der Regisseur, ja. Genau. Du hast ja einen Regisseur am Theater, der... Nee, Moment. Also eigentlich muss man früher anfangen. Du hast jemanden, der das Skript erstellt hat. Also nehmen wir einfach mal ein Schauspielstück. Dann gibt es einen Librettisten oder... Also Librettist jetzt für die Oper oder einen Schreiber, der halt quasi das Schauspielstück erstellt hat, einen Autoren. Und das stelle ich mir jetzt unter dem... System, jemanden, der es, also wenn man es jetzt als Parallele sieht, das ist quasi im Pen and Paper derjenige, der ein System quasi baut. Der hat jetzt den Text geschrieben und das quasi vorgelegt. Dann gibt es den Regisseur, der nimmt diesen Text und interpretiert ihn für die Bühne. Also das heißt, der nimmt ihn mehrere Monate vorher quasi zur Seite und arbeitet ihn durch und macht dann quasi, was er sich darunter vorstellt, im Kopf erstmal aus. Und dann gibt es dieses erste Zusammentreffen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, denen er erzählt, was er sich vorstellt. Und dann fangen die Schauspielerinnen und Schauspieler an, ihre eigenen Ideen, die sie mit der Rolle haben, zu kombinieren mit dem, was der Regisseur sich vorstellt. Und im Endeffekt kommt etwas ganz oft was ganz anderes dabei raus, wenn man auf der Bühne steht und das dann auch tatsächlich spielt, weil lustigerweise ähnlich wie im Pen and Paper, weil man halt diese Interaktion zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern, die unterschiedlich sind zu einem selber und auch andere Vorstellungen haben, zusammen mit den Vorstellungen des Regisseurs mischen muss. Das heißt, es ist ähnlich komplex wie ja, wobei man muss auch dazu sagen, es gibt auch Regisseure, die die komplette Freiheit lassen, also wo du eigentlich schon mit deinen, also jeder bekommt ja, also wenn ein Stück, wenn du weißt, du spielst die und die Rolle, du hast ja auch eine bestimmte Vorstellung, wie die Rolle angelegt sein könnte, weil du beschäftigst dich ja mit dem Stück, du weißt meistens, wie alt die Figur ist, was die macht. Und ich glaube, dass da bei einem selber im Kopf relativ viel passiert, wie eben die Rolle dann auf der Bühne sein könnte. Und manchmal ist es halt dann so, dass du da hingehst und du bist komplett frei und du kannst alles anbieten und es wird alles genommen. Wir hatten das aber auch schon bei Regisseuren, die wirklich jeden Schritt, jede Gestik festgelegt haben. Und dann bist du natürlich sehr unfrei. Das ist, muss man aber auch dazu sagen, das ist in der Oper öfter wie im Schauspiel. Genau, danke. Okay. Interessant, ja. Der Sebastian ist ja auch Schauspieler und Regisseur. Vielleicht kannst du auch was dazu sagen, weil sich das ja auch betrifft. Ich wollte mich jetzt tatsächlich ein bisschen zurückhalten, da ich ja auch als Regisseur tätig bin. Und es ist unterschiedlich, wie ihr schon ganz richtig gesagt habt. Es gibt Regisseure, die sehen die Schauspieler mehr oder weniger als Puppen an, die sie auf der Bühne so positionieren. Und das Stück, was sie sich im Kopf als ideal ausgedacht haben, so interpretieren müssen, dass es für sie dann am Ende so rauskommt, wie sie sich das ausgedacht haben. Und es gibt Leute, die sehen das halt eher so als kollaborative, kreative Arbeit an. Also das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Das stimmt schon. Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen Pen and Paper und Schauspiel, wenn man das Schauspiel nimmt, ist, der Schauspieler kennt die Geschichte von A bis Z. Ja, schon. Richtig. Also er kennt seinen kompletten Text und seine komplette Story. Oder zumindest versucht sie zu ergründen bis zur Premiere. Naja, er weiß, wie das Stück ausgeht. Genau, und er tut nur so, als ob er sie nicht kennen würde, wenn er auf der Bühne steht. Und hier ist es so, der Spielleiter gibt dir die Geschichte vor und du improvisierst dazu bis zum Ende des Stücks, des Spiels. Wie habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr müsstet da eine Geschichte, die existiert, aufschlüsseln? Oder hattet ihr das Gefühl, das war etwas so, ich bin in dieser Welt, ich bin jetzt in diese Welt reingeworfen und ich agiere jetzt und da passiert dann was. Wie wirkte das im ersten Augenblick auf euch? Weil das stelle ich mir sehr faszinierend vor für euch, ja. Jungfräuliche Rollenspieler. Ich muss sagen, ich dachte tatsächlich, wir müssen jetzt die Geschichte aufdecken. Ich dachte zum Beispiel, dass diese Frau am Anfang, die bei uns in der Kutsche mitgefahren ist, dass wir unbedingt dahinter kommen müssen, was die mit dem Ganzen zu tun hat. Mhm. Und wir konnten da überhaupt, also da ging es überhaupt nicht weiter in diese Richtung. Also ich habe wirklich das Gefühl, also ich ging wirklich so ran, dass wir jetzt hier ja, dass wir halt unbedingt rausfinden müssen, was gleich passiert. Ich auch, komischerweise. Ich habe sogar Metaebenen technisch gedacht. Ich hatte irgendwann, habe ich, jetzt kommt, glaube ich, eine Behauptung, die ihr entweder bestätigen könnt oder im Geheimen Verborgenen lassen könnt. Ich hab das Gefühl gehabt zwischendurch, dass zwischen dir, Gianni, und dem Kalle eine Absprache stattgefunden hat, dass du als Magier eigentlich irgendwann uns hintergehen wirst. Dass du nämlich eigentlich ein Verräter bist, ja? Dass du ein Verräter bist, weil nämlich eine Anspielung war. Es gab diesen kleinen Jungen, der eine ähnliche Gestalt gesehen hat wie dich, aus dieser Stadt, die rausgekommen ist. Und ich habe halt wirklich gedacht, du bist ein Verräter, der halt quasi irgendwann uns dann unser Endgegner sein wird, der sich dann gegen uns stellt. Ja. weil du ja auch teilweise so dich von der Gruppe ein bisschen distanziert hast. Du warst am Anfang auf diesem Pferd, nicht mit in der Kutsche. Dann hast du teilweise wenig gesagt in bestimmten Spielteilen. Aber ich habe völlig vergessen, dass wir ja die Absprache hatten, dass ihr euch in einer gewissen Form zurückhaltet. Und deswegen habe ich in dir einen Verräter vermutet. so Sachen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, aber das finde ich immer spannend. Ja. Ja. Nee, war tatsächlich nicht so. Jetzt kann ich es ja, ist ja jetzt kein Spoiler mehr. Wir wissen ja alle, wie es weitergeht. Aber das ist tatsächlich so eine Art und Weise, wie ich es mir versuche, einfach zu machen mit dem Charakterspiel, weil ich ja jetzt kein Schauspieler in dem Sinne bin oder da jetzt in die Schnelle reinrutschen kann. Ich schaue mir einen Charakter an und dann überlege ich mir 2, 3 Dinge, die er so tut. Ne? Also zum Beispiel sich eher distanzieren, ein Klugscheißer sein und dann nochmal irgendwas. Und das Schöne jetzt auch an dem Systembau oder an den vorgefertigten Charakteren, dass wir ja da auch schon so Schlagworte vorgegeben hatten. Genau. Und da habe ich mir so 2, 3 Stück rausgesucht. Aber klar, tatsächlich könnte das auch zu jemandem passen, der euch dann irgendwann in den Rücken fällt, nachdem er euch lang genug beobachtet hat und eure Schwächen kennt. Ich fand das sehr, also das hätte ich mir auch denken können, sowas in der Richtung. Aber Gianni, du sagst ganz gut, die Schlagwörter, das hat mir zum Beispiel großartig geholfen in dem Moment, dass der Karl-Heinz auf diese Charakterblätter diese Schlagwörter draufgeschrieben hat, die so ein bisschen definieren. Und da war kein so eine Textwüste, wo man sich jetzt einen Charakter herausdistillieren musste. Und ich mag das, wenn das Schlagwörter sind, auf die ich einfach zurückgreifen kann. Die Welt, die der Karl-Heinz da vor uns ausgebreitet hat. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Weil das ist ja jetzt etwas ganz anderes, wie man das zum Beispiel in solchen Medien wie dem Computerspiel erlebt, dass man quasi dann diese Welt mehr oder weniger heutzutage in High Definition präsentiert bekommt. Oder auf der Bühne, wo man schon, wenn man Glück hat, ich betone, wenn man Glück hat, schon so eine Art rudimentäres Bühnenbild hat, an dem man sich orientieren kann. Wie war das für euch, diese Aktion oder diese Welt sitzend? In unserem Fall, leider muss man sagen, nicht vis-à-vis, sondern über eine Chat-Funktion wahrzunehmen. Hattet ihr da Schwierigkeiten oder war das etwas, wo ihr einfach drauf einsteigen konntet? Also ich muss sagen, ich fand das eigentlich total entspannend, gerade am Anfang, weil ich meine, wir sitzen momentan alle so viel vor dem Bildschirm. Und ich fand es eigentlich, dass es so einen Hörspielcharakter hat. Und dass wir mal, eigentlich konntest du ja auch die Augen zumachen und konntest eigentlich nur drauf losreden. Das fand ich total, ja, mal ganz was anderes und eigentlich für die Sinne total entspannt. Also ich mochte das sehr. Ich fand auch, dass der Karl-Heinz das sehr, sehr gut beschrieben hat. Also ich hatte eine total gute Vorstellung, wie das aussieht. Ich meine, es ist ja immer das Spannende, was sich jeder vorstellt, gell? Weil jeder hat ja eine andere Fantasie und jeder sieht Wörter ja auch anders. Ja, also mir hat das gut gefallen, muss ich sagen. Ich mochte das. Ich habe das auch total gefeiert, weil das hat einen in diesen etwas merkwürdigen Zeiten so ein bisschen rausgehauen und einen an eine andere Welt geschleudert. Die Welt selber zu entdecken, fand ich spannend einerseits. Andererseits wusste ich auch nicht, wie entdeckt man sie, weil das war so ein bisschen, ich schaue mich jetzt um, was sehe ich? Und dann beschreibt dir der Spielleiter, was du siehst. Und wenn du jetzt aber abseits der Gruppe bist, fand ich das überhaupt nicht schlimm, aber etwas befremdlich, dass ich zugehört habe, wie jemand anderes etwas sieht, ohne mir das erzählt zu haben danach. Und ich habe schon gehört, dass es unter Rollenspielern manchmal so diesen Kodex gibt, wenn man ganz penibel ist, dass man dann sagt, ja, aber das hast du mir doch gar nicht erzählt, dass ich das gesehen habe. Das kann ich ja noch gar nicht gesehen haben, aber im Grunde genommen hat man es ja gesehen. Man hat es ja erzählt bekommen, man hat den nächsten Spielzug schon planen können. Und das fand ich aber wiederum super, super schön, weil dieses Entdecken einer Welt, in der du dich eigentlich befindest, aber die du nicht sehen kannst, neuen Sinn zu schärfen. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn ihr das jetzt vielleicht etwas befremdlich seht, weil man sich eben nicht vis-à-vis sieht, dass wenn die Technologie im Bereich der Kommunikation jetzt ein bisschen besser wird in einer gewissen Form, dass man vielleicht ganz entspannt irgendwo auf dem Sofa liegt oder sowas mit guten Kopfhörern und in einer gewissen Form vielleicht seine Mitspieler sieht und der Spieleleiter vielleicht mit 3 oder 4 Kameras zu Hause agiert und einem quasi ein bisschen zeigt, so wie es ja im Internet, glaube ich, Systeme gibt, so Website-Browser-Geschichten, wo man das visualisieren kann, dieses Rollenspiel-Geschehen, wenn man es braucht. Das ist eine gewisse, ja, klingt jetzt sehr esoterisch, eine gewisse meditative Form der, des sich in eine andere Welt hineinschleuderns hat. Also, dass es einem auch digital sehr, sehr viel Spaß machen kann. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Das ist eine, für uns war das toll. Ich glaube aber auch, weil wir natürlich das jetzt zum ersten Mal so gespielt haben. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn du es gewohnt bist, am Tisch zu spielen, dass das seltsam ist, übers Internet dann plötzlich sowas zu machen. Also für uns war es, glaube ich, Normalität irgendwie, weil wir es halt nicht anders können, kannten. Und ja, genau. Was sagt ihr denn dazu? Also ihr habt gerade total interessante Aspekte angesprochen. Ne? Eva hat das gemeint mit dem das Augen zumachen und sich das vorstellen. Bunko hat gemeint, dass die technischen Möglichkeiten ja vielleicht noch mehr bieten können. Also beziehungsweise man kann dann so eine gemeinsame Vorstellung vielleicht sogar besser aufbauen. Also man spricht im Rollenspiel auch vom gemeinsamen Vorstellungsraum. Also das, was Eva sagte, ne? Jeder stellt sich ja am Ende doch was anderes vor, aber es gibt auch Spielleiter, die legen dann einfach ein Bild von dem Charakter auf den Tisch oder blenden es auf dem Rechner ein und dann wissen alle, so grob zumindest, wie er aussieht. Dann bewegt er sich vielleicht noch verschieden in den Köpfen oder die Stimme. Aber das ist eine total interessante Schublade, in die das eben durch die ganze Online-Sache jetzt noch stärker mit reingezogen wird, weil da jeder Mensch am Spieltisch auch anders tickt. Also die einen haben gerne eine ganz genaue Vorstellung und spielen sogar mit Gelände und Figuren. Und die anderen, die schließen eben am liebsten die Augen und überlassen alles der eigenen Vorstellung. Also ganz minimalistisch. Die ganze Bandbreite ist da gegeben und das ist schon immer auch Thema in der Rollenspielszene gewesen. Wie wollt ihr spielen? Wie repräsentieren wir die Spielwelt und so weiter? Das ist also, da seid ihr an demselben Punkt wie im Endeffekt alle anderen im Hobby, dass sich da die riesen Bandbreite öffnet und ganz verschiedene Welten, je nachdem, wie man es angeht. Ja, das ist natürlich die, wie Jenny das schon gerade angesprochen hat, wie man sich das nennt, Theater of the Mind oder Tyranny of the Grid, wie das so in Neudeutsch heißt. Das heißt, dass man sich das quasi, dass wir uns alle darauf einigen, wie Gianni das auch schon gesagt hat, wir spielen alles, alle Begegnungen und alle Konfrontationen sein, würden sie jetzt mit dem Schwert oder also auf physische Art und Weise gelöst oder sonst was, entweder spielen wir das in unseren Köpfen, das heißt, der Spielleiter beschreibt und die Spieler agieren beschreibend, oder man spielt mit Miniaturen, man hat eine Landschaft aufgebaut und bewegt das dann halt wirklich wie in so einem Brettspiel da drauf. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil ich habe vor kurzem eine Diskussion mit jemandem gehabt, in der ich gesagt habe oder behauptet habe, dass du als Spielleiter nicht für alle entstehenden Bilder verantwortlich bist. Und das ist ja das Problem. Und Gianni hat gesagt, du kannst das ein bisschen mediieren, dadurch, dass du ein Bild präsentierst von dem Raum oder dem Charakter. Aber schlussendlich existieren ja doch wenn jetzt 4 Spieler da sind und ein Spielleiter, existieren 5 Versionen dieser Welt. Mhm. Ja. Und das ist das Faszinierende. Das ist auch wieder das Wunderbare. Ich sehe das nicht als Krücke, nee, ich sehe das als Stärke davon an. Mhm. Und ich glaube, wenn man Eva jetzt bitten würde, eine Skizze von Schnutenbach oder von dieser Taverne zu zeichnen, in der wir da unseren Eintopf genossen haben. Dann wärt ihr an der völlig falschen Adresse, denn ich male wie ein Kindergartenkind. Vollkommen egal. Aber ich glaube, dann kämen jetzt 3 völlig verschiedene Gaststätten bei rum. Das bestimmt, ja. Und das ist das Tolle daran. Das ist für mich ein Quell der Faszination in diesem Hobby. Mhm. Ja, das ist total genial. Ja. Also das ist meiner Meinung nach die edelste Form von Hörspiel, die es gibt, für den Kopf und für den Geist. Also interaktives Hörspiel, wenn man so sagen kann. Das ehrt unser Hobby natürlich. Das ehrt uns auch wie ganz schön. Also. Ich hätte auch einen Vorschlag, ich weiß jetzt nicht, ob das einer zu viel ist, jetzt für den Podcast, das da reinzuhauen. Ihr könnt es auch rausschneiden. Aber ich hätte persönlich, ich weiß, dass es sowas schon mal gegeben hat, aber es gab sowas noch nicht in Verbindung mit Oper. Und zwar hätte ich total Bock mal, sowas wie eine bekannte Oper-Singspiel, irgendwas wie die Zauberflöte zum Beispiel zu nehmen, die Charaktere aufzuteilen, ein Spielsystem draus zu entwickeln, ja, das ist cool. Und dann einmal die Zauberflöte zu spielen. Boah. Zum Beispiel. Das wäre total lustig, weil... Leuten, die sie nicht kennen, oder? Mit Leuten, die sie größtenteils nicht kennen. Oder vielleicht auch kennen, weil das ist, glaube ich, lustig, was passiert mit einer Oper, die ein vorgefertigtes Libretto hat, wenn du sie spielst, also wenn du sie improvisiert spielst. Generell mit einem Schauspielstück, oder? Weil du willst ja den Sing-Aspekt Oper da drin, kannst du nicht umsetzen. Brauchst du auch gar nicht. Ich fände es halt lustig, das Libretto einer Oper mal zu zerspielen. Ja. Ich wäre sofort dabei. Ja, also das ist der Hammer. Die Idee ist super. Das ist, glaube ich, total spannend für Theatergänger, die dann das Stück in einem komplett anderen Zusammenhang sehen. Das wäre eine tolle Kombination, weil der übliche Theatergänger, ohne das jetzt bösartig in den Raum werfen zu wollen, nicht der übliche, aber einige wenige, sagen wir es mal so, halten sich für sehr elitär. Was ja auch nicht schlimm ist, aber sie grenzen halt Leute aus, zu sagen, du darfst mein Hobby genießen, weil du verstehst das ja gar nicht. Ja? Und das finde ich falsch. Ich finde, Oper sowohl als auch Pen and Paper und alles andere darf ruhig sagen, du bist neu hier, herzlich willkommen, und wenn du was nicht verstehst, ist überhaupt kein Problem, Hauptsache es macht dir Spaß. Und ich glaube, den Leuten die Möglichkeit zu geben, wie Kinder, ja, Kinder gehen in einfach ein Avantgarde-Stück und sehen Sachen, finden das spannend und, oder finden sie eben langweilig, aber sie empfinden was dabei, sie dürfen ehrlich sein. Und wir Erwachsenen im Rollenspiel dürfen das, das finde ich total spannend, dein Charakter darf ehrlich sein und sich entwickeln. Warum geben wir nicht aus der Oper oder aus dem Schauspiel auch den Leuten die Möglichkeit zu sagen, herzlich willkommen in unserem Stück, fühlt euch wohl, auch wenn ihr keine Experten seid. Und deswegen fände ich diese Verbindung spannend, dass mal ein Operngänger vielleicht mal Pen and Paper kennenlernt. Ja. Also jetzt habe ich definitiv einen Grund, mich nicht mit der Zauberflöte auseinanderzusetzen. nicht mehr als ein paar Eckdaten davon, weil wenn dann der Bonko eines Tages anruft, dann stehe ich bereit. Ich bin aber kein guter Spielleiter. Ich glaube, wir müssten mal gucken, dass man es vielleicht irgendwie zusammen entwickelt mit Experten. Aber das wäre etwas mehr eine lustige Geschichte. Das ist echt eine coole Idee. Abschließend die Frage, ist das etwas, dieses Hobby, was ihr jetzt erlebt habt, durch diesen Podcast und diese Introduction, ist das etwas, was ihr weitermachen würdet? Haben wir Interesse geweckt oder wurde euch da Interesse geweckt? Wurde Neugierde bei euch geschürt? Ja. Also das ist spannend zu beantworten, weil der Bonko ja schon, tatsächlich ist es die Zuhörer auch noch nicht, schon weitergespielt hat. Alleine. Nein, ich muss für mich sagen, ich finde das System total spannend. Ich glaube, ich habe bisher noch nicht weitergespielt. Ich glaube, ich müsste für mich ein Spielbrett, kann man das so sagen, Spielbrett oder ein Spiel finden vom Setting her, was ein bisschen anders ist, weil ich bin nicht auf der Mystery-Welle unterwegs. Also eher so, wenn es sowas mit Krimi gibt oder so. Ich glaube, Sebastian, du hast mir erzählt, dass deine Frau im 20er-Jahres-Setting spielt. Das ist, glaube ich, eher was mich mehr interessiert vom Setting her. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, es ist schon, also fand ich es total spannend, es hat auch Spaß gemacht. Ja, ich bin da volle Kanne Mittelalter. Also, wenn man das so sagen kann. Das Gegenteil quasi von Eva. Ich kann sie gut verstehen, das mit dem modernen Setting, aber ich breche gerne in diese mittelalterliche Welt aus ein. Es hat mich ehrlich gesagt ziemlich süchtig gemacht und mir unglaublich gut gefallen. Jetzt sind leider Gottes terminliche Geschichten reingerasselt, die es mir ziemlich verbaut haben, dass ich bestimmte Runden mitspielen kann, was ich unglaublich gern gemacht hätte. Aber vielleicht lässt sich demnächst das terminlich auch für mich ein bisschen offener gestalten. Also ich muss sagen, wenn ich könnte, zeitlich gesehen, würde ich das mindestens einmal die Woche spielen. Also, ich möchte euch ein riesen Dankeschön aussprechen, nicht nur dafür, dass ihr bei mehreren Aufnahmesessions jetzt dabei wart und euch auf das ganze Neue eingelassen habt, sondern auch, dass ihr gleichzeitig mir und vielen Zuhörern eine ganz neue Welt eröffnet habt. Wir sind alles so Laienschauspieler in Anführungszeichen, Laienregisseure und leben das auf unsere ganz eigene Art und Weise aus. Manche professioneller, manche weniger, ne, da gibt es ja dann auch Verschiedenes, aber wir machen das hauptsächlich, um da Spaß dran zu haben. Man wählt den Beruf in der Kunst und auf der Bühne bestimmt auch, weil man Freude dran hat, aber es sind natürlich ganz andere Faktoren noch mit dran. Und es war einfach für mich so super spannend, da auch nochmal Einblicke zu bekommen, wie das abläuft und was in euren Köpfen auch vorgeht. Das ist natürlich immer beim Rollenspiel halt total zentral und wichtig. Also ganz herzliches Danke dafür. Und wenn es sich ergibt, dann freue ich mich, wenn wir uns wieder am Tisch treffen. Wir wollen uns auch sehr herzlich bei euch bedanken für die viele Mühe, für die Arbeit, für den herzlichen Empfang Ja. natürlich bei euch dreien. Und auch für eure Geduld. Genau, für die Geduld auch. Und ich muss zudem kurz anmerken, dass ihr, ohne, ich glaube, das kann ich frei heraus sagen, die besseren Regisseure seid und die besseren Schauspieler als, ich weiß nicht, ob ich der Theaterwelt Unrecht tue, aber als mindestens 60 oder 70% der gesamten Theaterlandschaft zurzeit. Weil bei euch eine gewisse Freiheit existiert, eine große Fantasiemöglichkeit. Und das würden wir uns tatsächlich im Theater auch wünschen. Deswegen, ihr habt uns auch in einer gewissen großen Form auch die Augen geöffnet und uns auch bereichert durch eure Welt. Ja, und dazu muss ich auch sagen, ich glaube, was das Ganze so besonders macht, ist, dass wir Menschen eigentlich ja auch von unserer Fantasie leben. Also das macht uns ja auch lebendig. Und dass es die Möglichkeit gibt, das auszuleben in einem bestimmten Rahmen natürlich, ist, glaube ich, für die Leute, die sich dafür öffnen können und wollen, das ist, glaube ich, eine wahnsinnig schöne Gelegenheit. Ich kann mich auch nur Bonko anschließen, euch zu danken, dass ihr uns beehrt habt hier mit diesem großartigen Podcast und dieser Möglichkeit und dass ihr uns diesen frischen Blick auf dieses Hobby nochmal ermöglicht habt und vor allem den Blick von Leuten, die vielleicht nicht aus der klassischen Science Fiction oder Fantasy kommen und vielleicht da auch nochmal einen ganz neuen Blickwinkel auf das Hobby ermöglicht habt. Danke in diesem Sinne. Wir haben zu danken. Das war's hier von Hexenwerk und Cyberspace. Wir freuen uns, wenn ihr uns im nächsten Podcast weiter begleiten könnt. Bis zum nächsten Mal.